Auf dem Rücken von Janosch lässt es sich aushalten. Besser, als wenn ich laufen müsste. Es geht sehr schnell. Es ist nur ein wenig holprig. Ich muss aufpassen, dass ich mir nicht den Kopf anschlage. Die Decken im Landaufgang sind sehr niedrig. Mit einem Sprung kann man sie vom Boden aus erreichen. Janosch bückt sich extra. Er schwitzt ein wenig. Doch alles in allem steht er es durch. Ein Mann muss das eben abkönnen, sagt er. Die beiden Felixe zwinkern sich zu, sie grinsen. Florian geht neben den beiden her, es sieht aus, als würde er unterwegs einschlafen. Treu bildet das Schlusslicht, sein Gesicht ist ausdruckslos, die Bierdose hat er sich unter sein Pyjama-Oberteil gesteckt. Man sieht sie selbst bei diesen Lichtverhältnissen gut. Sie verursachen eine ganz schöne Wölbung, aber das scheint ihn nicht zu interessieren. Ich bin müde, meine Augenlider rutschen tiefer und tiefer. Ich muss an mein Bett denken, an Malin und an meine Eltern. Jetzt schlafen. Gut, dankeschön. Sie hörten Crazy von Benjamin Lebert, gelesen vom Autor. Hier noch einige Hinweise auf das weitere Programm des Hörverlags. Sommerhaus später von Judith Herrmann, gelesen von der Autorin. Die Roten Matrosen oder Ein vergessener Winter von Klaus Kordon. Mein Leben auf der Flucht vor der Koralle von Max Gold.